Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not und Tränen und Gefahr. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not und Tränen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft stehen. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft stehen. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Augenblick fantastischen Kampfes zu uns. In unserem alten Buch, Auf Hitler, Sieg, Heil!